5. Kinder? Wiederholen Sie nach dem Bitte. Das sind meine Kinder. Das sind meine Kinder. Meine Tochter ist 10 Jahre alt. Mein Sohn ist 3 Jahre alt. Das sind meine Kinder. Meine Tochter ist 10 Jahre alt. Mein Sohn ist 3 Jahre alt. Und Ihre Eltern? Und Ihre Eltern? Meine Eltern leben auch in Deutschland.